Kapitel 26. Der Vater sagt: Ich arbeite viel. Ein Ferrari ist gut für mich. Die Mutter sagt ironisch: So? In einem Ferrari kann ich den Stress vergessen. Die Mutter sagt: Ich arbeite auch viel. Der Vater sagt ironisch: So? Ich bin Managerin in einem großen Haus. Ich muss einen Butler, zwei Dienstmädchen, einen Gärtner und einen Chauffeur dirigieren. Der Vater sagt ironisch: Ja, das ist harte Arbeit. Wirklich harte Arbeit. Die Mutter sagt: Und ich muss repräsentieren. Das ist auch Stress. Tina sagt nichts. Sie geht. Kapitel 27. Tina und Paula fahren zum Tennisclub. Paula fährt den BMW ihrer Mutter. Tina fragt: Warum fährst du nicht deinen Golf? Paula erklärt: Ich probiere gerne Autos aus. Ich studiere Elektrotechnik. Ich möchte in einer Autofabrik arbeiten. Ich liebe Autos. Tina denkt: Vor New York war Paula ein Mädchen. Jetzt ist sie eine Frau. Kapitel 28. Tina fragt: Und was macht der Fußball? Der Hamburger SV spielt in der Champions League. Tina: Ich interessiere mich jetzt für Baseball. Oha, sagt Paula. Warum? Gibt es in Amerika einen Mann, der Baseball-Fan ist? Tina sagt nichts. Sie denkt an Kurt. Tina fragt: Ist Sven solo? Ja. Und Chris? Er hat eine Freundin. Sie heißt Greta. Sie ist total sexy. Kapitel 29. Tina und Paula fahren auf den Parkplatz vom Tennisclub. Ein Porsche Cayenne fährt auch auf den Parkplatz. Franz Beckenbauer steigt aus. Er geht in den Tennisclub. Auch Tina und Paula steigen aus und gehen in den Tennisclub. Direkt hinter Franz Beckenbauer. Tina denkt: Geil! Sicher gibt es jetzt eine große Hysterie. Aber die Leute im Tennisclub zeigen keine Reaktion. Sie sind cool. Tina denkt: Sehr gut. Das ist Hamburg. Die Hamburger sind distinguiert. Sie haben Stil. Kapitel 30. Tina und Paula gehen auf die Terrasse. Da sitzen Sven und Chris. Sven sagt: Hallo, meine Schönen. Chris sagt: Hi. Tina und Paula sagen: Hallo, wie geht's? Sven ist groß, blond, sportlich und hat blaue Augen. Er ist sehr attraktiv. Chris hat lange Haare und einen Bart. Sein T-Shirt ist alt. Auf dem T-Shirt steht: Sentimental.